family, bodies in the way of me, bodies in the cemetery, and that's the way it's gonna be. Hier funktioniert nicht. Ich höre mich nicht. Wenn die Musik runtergestellt wird. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt auch hört. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Das ist in 16 Jahren Dom ja noch nie passiert, dass wir jetzt fast 10 Minuten hier rumtüfteln und die Kollegen bemühen sich wirklich ausgesprochen, das Problem zu lösen. Wir wissen nicht, was los ist. Gerade kurz bevor die Sendung angefangen hat, war alles noch im grünen Bereich und nun sind alle Systeme zusammengebrochen. Jetzt weiß ich auch gar nicht, ob wir die Sendung machen können. Ihr könnt mich zwar wieder hören, hoffe ich zumindest, aber ich weiß gar nicht, ob wir telefonieren können. Da auch der Computer abgeschmiert ist, das tut mir wirklich sehr leid. Also da können wir jetzt auch gar nichts erklären, warum das so ist, weil wir es selbst nicht wissen. Ja, also wenn, falls ihr noch da sein solltet, ist ja nett, dass ihr so ausdauernd seid und nicht einfach weggeschaltet habt. Für den Fall, dass es nicht mehr zu lösen ist, müssen wir diese Live-Sendung gleich abbrechen. Dann werden wir irgendein Band einspielen. Ich weiß nicht, was wir machen werden. In wenigen Minuten wird sich das entscheiden, ob wir senden können. Also meine Kollegen basteln gerade daran, dass sie in ein anderes Studio gehen, in ein Notstudio. Und über dieses Notstudio läuft jetzt diese Sendung, weil unsere Hauptregie ist vollkommen abgeschmiert. Da funktioniert gar nichts mehr. Und wir haben hier noch ein Parallelstudio und ich hoffe, dass man das jetzt da so organisieren und drehen kann, was allerdings jetzt größten Stress für meine Kollegen im Hintergrund bedeutet. Aber man bastelt daran. Ja, in 16 Jahren wirklich noch nie passiert. Obwohl, es gab schon mal eine Sendung, weiß ich, da war nur die Computeranlage defekt. Und da mussten wir auch abbrechen. Aber soweit ich mich erinnere, war das das einzige Mal. Ansonsten ging immer alles glatt. Kann ja auch mal passieren. Kann ja auch mal passieren. Ich gucke immer noch hier auf meinen Computerbildschirm und sehe nur schwarze Balken, wo normalerweise die Namen stehen sollten und das Alter. Jetzt frage ich mal in meine Regie, ob wir überhaupt eine Chance haben, dass sich irgendwas tut. Aha, ich höre, wir können unter Umständen gleich anfangen. Falls es euch interessiert, wir haben 1.13 Uhr gleich und so vergeht die Zeit. Man kann ja auch ein bisschen, man muss ja auch nicht immer reden miteinander, man kann ja auch einfach mal ein bisschen sitzen und schweigen und sich angucken. Ist ja auch ganz schön. Ja, nichtsdestotrotz solltet ihr, wenn ihr wollt, ihr könnt anrufen, was heute nicht, wenn es heute nicht mehr funktionieren sollte, dann werden wir die Anrufe für morgen aufbewahren. Also ihr könnt gern anrufen. Dieser Teil der Technik funktioniert noch. 0800 220 5050 oder gerne auch mailen unter domian@wdr.de. So. Ihr könnt das ja nicht sehen, oder? Ihr könnt das ja nicht sehen und die Zuhörer sowieso nicht. Was meint ihr, was da los ist? Ich habe hier so eine Scheibe und kann rüber in die Regie gucken, wie da die Mitarbeiter wuseln und rennen und machen. Denen steht der Schweiß auf der Stirn. Ich höre etwas. Ich fasse es nicht. Hallo? Hallo? Ach, da ist jemand. Genau, ich bin Andrea. Andrea, 46. Ganz genau. Die war mir vorhin schon mal per Computer angekündigt und dann brach ja alles zusammen. Andrea, das ist toll, dass du da bist. Ja. Du bist jetzt unsere Rettung. Nein, natürlich ist die Rettung, dass die Kollegen die Technik jetzt irgendwie hingebastelt haben. Ich hoffe, dass die Technik auch aushält bis 2 Uhr. Schön, dass du angerufen hast. Um was geht's denn bei dir? Also es geht darum, dass ich lungenkrank bin und meinen Körper im Sommer nicht mehr wollte und ich 3 Monate im Hospiz war und es überlebt habe und aber mit der ganzen Situation nicht klarkomme. Du warst 3 Monate im Hospiz. Ins Hospiz geht man ja eigentlich, wenn man am Ende des Lebens angekommen ist. Wenn man wahrscheinlich sterben wird. Genau. Oder wenn man sogar mit großer Sicherheit sterben wird. Genau. Ja. Aber du bist wieder raus aus dem Hospiz. Ja. Wie kommt also, das? Ja, durch große Kraft- und Willenanstrengung. Also, wie das richtig kommt, also da hat, glaube ich, also ich bin ins Hospiz gegangen und habe direkt gesagt, ich komme hier wieder raus und ich werde das schaffen. Die haben mich alle angeguckt, so nach dem Motto, ja, ja, also dran geglaubt habe, glaube ich, also fest dran geglaubt habe, glaube ich, nur ich. Und zwischendurch dann auch mal nicht, aber ja, es hat dann erstmal funktioniert. Wie ist denn der Stand und die Entwicklung, der Entwicklungsstand deiner Erkrankung im Moment? Ja, also mir kann keiner sagen, wann, also wie es weitergehen wird. Also ich, es wird nicht besser werden, das ist schon klar. Ich bin jetzt eigentlich wieder relativ fit. So, habe natürlich schon also gute Einbußen wieder, also zum Negativen hin, aber ich glaube, kann wieder halbwegs rumlaufen und am Leben teilnehmen, aber das kann mich halt morgen wieder treffen. Ja, vielleicht erzählst du uns noch etwas genauer über deine Erkrankung. Was genau ist diese Erkrankung? Also die Erkrankung nennt sich Sarkoidose. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Und auf der Lunge oder in der Lunge bilden sich halt, wird das gesunde Gewebe umgewandelt in sogenannte Granulome, die halt, das sind halt so Knötchen. Dadurch kann der Sauerstoffaustausch nicht mehr stattfinden. Und grundsätzlich kann die Sarkoidose jedes Organ befallen. Bei mir ist auch die Leber befallen, die Milz und das Knochenmark. Und das Knochenmark? Ja. Seit wann hast du diese Erkrankung? Ja, so richtig wissen tue ich es nicht, aber seit circa, also vor 11 Jahren ist es erkannt worden. Vor 11 Jahren? Ja. Wie hast du die ersten Merkmale bemerkt? Also ich habe halt sehr schlecht Luft gekriegt und war halt immer aufgrund einer anderen Erkrankung in der Uniklinik Münster in Behandlung. Die haben mir das nicht geglaubt. So, die haben immer gesagt, ja, ja, lassen Sie Ihr Bein sanieren, dann wird es schon. Und dann habe ich aber Lungenentzündungen gekriegt, sehr viele im Jahr. Und auch mit ganz ungewöhnlichen Erregern, und da hat man dann irgendwann mal genauer hingeguckt, da war es aber schon zu spät. Also man unterteilt die Erkrankung in 3 Stadien ein, und da war ich schon im fortgeschrittenen 2. Stadium. Das heißt, wenn man diese Erkrankung früher diagnostiziert hätte, hätte man dir wirklich helfen können? Ich gehe davon aus, ja. Jetzt oder danach gab es keine wirkliche Therapiemöglichkeit mehr? Also die Therapiemöglichkeit ist Cortison, beziehungsweise bei mir hat man dann weil ich auf und also auf, die Therapie ist Cortison und sogenannte Immunsuppressiva, darauf habe ich aber nicht angesprochen, und dann hieß es halt irgendwann, weil ich immer mehr abgebaut habe, ja, Sie brauchen eine neue Lunge. So, da aber die anderen Organe befallen sind und ich halt zusätzlich noch eine Knochenmarkentzündung habe, ist die Chance, dass ich A, eine Lunge kriege, und wenn ich sie kriege, dass die angenommen wird, sehr, sehr gering. So, das heißt jetzt, du hast dich aus einer schweren Zeit, nämlich die Zeit in dem Hospiz, hast du dich selbst herausgewunden, herausgekämpft, kann man so sagen. Ja. Bist jetzt zu Hause. Ja. Aber du meintest gerade am Anfang, du kommst mit der Situation dennoch nicht klar. Ja, weil ich weiß halt nicht, wie es, ja, also diese Ungewissheit macht mich ganz wuschig. Mhm. Also ich hatte heute zum Beispiel einen ganz schlechten Tag, wo ich nur gelegen habe. Das klingt jetzt komisch, aber ich will dann, aber ich kann einfach nicht. Also ich bin dann so schlapp und fühle mich so schlecht, dass halt nichts geht. So, und da hat man dann halt direkt Schiss, oh, wenn das mir nicht wieder losgeht. Lebst du alleine? Ja. Hast du einen Freund? Nein. Nein. Das heißt, die Krankheit hatte sich da zwischenzeitlich etwas beruhigt, kann man vielleicht sagen. Dadurch konntest du aus dem Hospiz wieder raus. Ja. Aber das Damoklesschwert hängt über dir, dass es zu jeder Zeit sich wieder verschlimmern könnte. Und ganz genau. Dass es dann endgültig ist. Ja, das ist halt meine Angst. Also es weiß ja keiner. Also Es weiß keiner? Es weiß keiner, wann es sein wird. So meinst du das? Ja, und also, und ob ich dann überlebe oder ob ich dann auch nochmal wieder, ich sag jetzt mal, dem Tod von der Schippe springe. Das heißt, das ist eine ganz schwierige und furchtbar zermürbende Situation für dich. Ja. Du stehst eigentlich immer am Abgrund. Ja, zurzeit kommt es mir zumindest so vor. Also ich wusste es immer, da hat man auch nie einen Hehl rausgemacht, dass irgendwann der Tag X kommt. Und aber wenn man sich dann halberlei gut fühlt und man dann so sein Ding machen kann, also ich bin dann angefangen, meinen Kirchenmusiker zu machen, also ich mache halt viel Musik, Und ich glaube, das ist auch das, was mich letztendlich aufrechterhalten hat, weil ich immer gesagt habe, den will ich aber abschließen. Mhm. So. Das ist eine Ausbildung zum Kirchenmusiker. Genau. Ja. Mhm. Und das ist so ein Studium. Ja, ich weiß. Mhm. Und also man weiß, dass man hat das halt auch im Hinterkopf, aber wenn man das erstmal alles so irgendwie machen kann, ich brauchte halt immer schon viel Ruhe und und so, und aber wenn man geht dann halt zum Chor und zum Unterricht und so und mache halt, wie gesagt, viel Musik, dann kann man das ganz gut verdrängen und da spiele ich mir dann halt auch meine Angst, glaube ich. Verstehe. In der Seele. Wer gibt dir Trost? Was gibt dir Trost? Du nennst die Musik. Was noch? Also meine Eltern kümmern sich aufopfernd, wo ich dann auch ein permanent schlechtes Gewissen habe. Warum? Ja, sie sind halt auch nicht, meine Mutter ist 74, mein Vater ist 77 und ich habe halt ein Problem damit, dass ich denen halt so viel Kummer bereite. Mhm. Und eigentlich sollte es ja so sein, dass die Kinder die Eltern überleben und dass die Kinder sich um die Eltern kümmern, und bei mir ist es halt umgekehrt. Mhm. Also heute Mittag habe ich dann schon wieder das Essen angeschleppt gekriegt und so. Und bist du das einzige Kind deiner Eltern? Nee, ich habe noch einen Bruder, ja, einen älteren. Kann ich verstehen, dass einen das sehr bedrückt. Wenn, ja. Wenn man weiß, dass die Eltern ja auch sehr leiden, und das ist für deine Eltern ja auch eine ganz schwierige Situation, eine ganz traurige Situation. Ja. Aber du kannst daran ja nichts ändern, das ist ja Schicksal, das ist ja so. Ja, aber dennoch kann man ja den Gedanken nicht abschütteln. Ja, ja, so, klar, absolut, also absolut. Mit meinen Eltern rede ich über die Erkrankung wenig, weil ich halt weiß, dass sie genauso mürbe macht wie mich auch. Mit wem überhaupt redest du denn auch jetzt so über diese Thematik, über die wir beide jetzt gerade reden? Ich habe eine sehr gute Freundin und dadurch halt, dass ich halt viele Messen gespielt habe, im Moment halt nicht, also Gottesdienste begleitet habe, kenne ich halt auch etliche Pasteure bzw. Pastoralreferenten. Mhm. Und ich habe eine Pastoralreferentin, mit der ich mich darüber auch ausgetauscht habe. Ja, du bist Kirchenmusikerin. Heißt das, dass du eine gläubige Frau bist? Ich sag immer so spaßeshalber so im Unterricht, ich bin ein Heidenkind. Also ich bin halt mit meiner Knochenmarkentzündung seit dem 18. Lebensjahr erkrankt und habe halt in der Uniklinik Münster so viel Elend und Leid gesehen, dass das irgendwie auf der Strecke geblieben ist. Ach so. Also so. Es ist hauptsächlich die Musik, die mich dort bindet. Und halt auch dadurch, dass ich dann halt schon relativ früh in Rente gegangen bin, halt vor 12 Jahren, hat man halt auch die sozialen Kontakte brechen halt weg. Das ist einfach de facto so. Ich konnte abends nicht rausgehen, weil mein Körper es nicht mehr hergab und so. Aber immerhin hast du diese eine gute Freundin noch. Das ist ein großer... Ja, aber ich bin halt durch das Kirchenmusikstudium, musste ich halt zum Chor und habe da dann halt auch sehr viel Rückhalt. Mhm. Also die sind trotz des Elends, das war sicherlich nicht schön, mich da immer zu besuchen, ja, weil es mir halt so schlecht ging, aber da waren ganz treue 4 Leute, ja, die jede Woche dennoch gekommen sind. Also das heißt, dass du nicht einsam bist. Nein. In der schweren Zeit, was ja auch schon ein großes Glück ist, das muss man ja auch so sehen. Es gibt ja viele schwerkranke Menschen, die dann alleine sind. Bin ich auch total dankbar. Ja. Damit hast du dich ja wahrscheinlich jetzt ganz oft schon beschäftigt und den Gedanken gedacht. Hast du Angst vor dem Tod? Ja, also vor dem Wie. Mhm. Also ich habe immer gesagt, das war halt auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann letztendlich ins Hospiz gegangen bin, weil ich will nicht bewusst ersticken. Mhm. So. Und ich habe halt da auch eine ganz sehr gute Hausärztin, die halt sagte, es ist halt schwierig, aber ich gehe halt mit dir den Weg und ich werde es so einrichten, dass du da erstmal, solange es dir so, also in diesem Zustand, dass du da nicht so viel von mitkriegst, also zu Deutsch, ich werde dich ziemlich abschießen. Ja, was ja auch okay ist. Ja, auch richtig ist. Fand ich gut. Finde ich auch. Das heißt, Andrea, dass es kann noch recht lange Zeit so gehen wie jetzt im Moment, es kann aber auch morgen umkippen, die Situation. Genau. Wie lange könnte es denn überhaupt noch, wenn es gut läuft, gehen? Das sagt keiner. Keiner. Das weiß auch keiner. Keiner. Ich habe auch gefragt, ob der Zustand, der jetzt da ist, mit dem ich jetzt nicht so glücklich bin, weil ich halt immer noch nicht wirklich, abends um 5 muss ich eigentlich ins Bett, weil da geht da nichts. Da kann ich einfach nicht mehr. So, da habe ich dann gefragt, ob das denn jetzt wohl so bleibt oder ob ich damit rechnen kann, dass das irgendwann besser wird. Und da sagt kann einem aber auch keiner was zu sagen, da sagt keiner was zu. Also ich kriege da nur die Antwort, naja, was erwarten Sie, es war ja halt eine heftige Episode. Wenn es einem gelingt, sich so ansatzweise in dich hineinzuversetzen, und ich habe es gerade versucht während unseres Gesprächs, kann ich das so gut nachvollziehen, dass du dich jetzt so fühlst, wie du dich fühlst. Da gehört schon sehr viel Kraft und Größe und Stärke zu, das so durchzuhalten und durchzustehen. Ja. Es fällt natürlich ungeheuer schwer. Letztendlich musst du dich ja an etwas festhalten und dich so von Tag zu Tag motivieren. Genau. Immer wieder. Genau. Und ich glaube, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ist das Festhalten, ist etwas sehr Schönes, was du hast, die Musik. Ich glaube, dass man da wirklich sehr viel Kraft rausziehen kann. Auch aus Kirche, aus sakraler Musik. Ja. Du hast deine Eltern, die dich lieben. Mhm. Du hast eine gute Freundin. Und du hast auch noch ein paar andere Menschen um dich herum. Ja. Ich glaube, allein die Tatsache, dass das alles da ist, ist schon ein großes Glück, worauf du immer wieder zurückgreifen kannst und was dir Trost und Halt geben sollte. Ja, das stimmt. Was dir vielleicht auch hilft, in der Situation, das so zu sehen. Noch ein Satz zu den Eltern. Das ist natürlich wahr, was du sagst, dass das für die Eltern sehr schwer ist, die eigene Tochter so leiden zu sehen und vielleicht zu sehen, dass die eigene Tochter vor ihnen geht. Aber es ist auch ein großes Glück, die Eltern zu haben und die Liebe der Eltern zu spüren. Ja, ich bin auch unendlich dankbar. Mhm. Also und auch glücklich, dass ich sie noch habe und dass ich so ein gutes Elternhaus immer gehabt habe. Mhm. Dennoch ist es schwierig, weil ich auch nicht weiß, also sie reden beide nicht darüber. Das wird ziemlich, wenn ich mittags nach Hause komme, meine Mutter bekocht mich halt immer, da sehe ich halt schon ihren Blick an, so nach dem Motto, oh, heute sieht sie aber schlecht aus. Und da werde ich dann auch gefragt, geht's dir heute nicht gut oder so. Und was sagst du dann, wenn es dir wirklich nicht gut geht, was sagst du? Nee, dann sage ich, dass es mir gut geht. Sei da vielleicht mal ein bisschen ehrlicher mit den Eltern. Vielleicht bricht das auch so ein bisschen die Spannung zwischen euch. Vielleicht tut es deinen Eltern auch gut, einfach mal ehrlicher zu sprechen, dass sie vielleicht auch mal ihr Traurigsein wirklich zum Ausdruck bringen können. Ich glaube, wenn man in so schwierigen Situationen ist, ist es nicht gut, wenn zwei Seiten immer so die Haltung spielen und die Kräftigen spielen. Ja, aber es ist halt schwierig. Mhm. Also ich kann meine Eltern halt, ich weiß ja, dass sie leiden, aber ich kann sie halt auch sehr schlecht leiden sehen. Mhm. Würde dir denn helfen, wenn du vielleicht zusätzlich noch einen Ansprechpartner, einen regelmäßigen fändest, so im psychotherapeutischen Bereich? Ich glaube eher nicht. Hm. Ich weiß es nicht, aber ich glaube eher nicht. Es ist ja schon so, dass ich darüber spreche, wenn es mir schlecht geht. Und ich, wenn heute kamen halt auch ein paar Anrufe an, habe ich dann halt auch ehrlich gesagt, ich liege im Bett, es geht halt nicht. Hm. So, aber was will mir ein Psychotherapeut sagen? Ich möchte dir trotzdem das Angebot machen, noch ein paar Worte mit meinem Psychologen zu sprechen. Der hat das mitgehört, das Gespräch. Vielleicht, man kann es ja ausprobieren, vielleicht hat er irgendeine Idee, wie man dich vielleicht noch besser auch begleiten könnte durch Gespräche oder wie auch immer. Ja, ist okay. Ja, dann ruft Peter dich gleich zurück. Okay, vielen Dank. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, Andrea, ich wünsche dir Leben, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das tue ich, wenn ich gute Tage habe. Ja. Also ich genieße dann alles. Ich wünsche dir Leben und ich wünsche dir noch gutes Leben, dass du gute Tage hast. Dankeschön, du mir. Alles Gute und alles Liebe, Andrea. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt höre ich auf meinem Kopfhörer, weil ich hier nicht mehr hingucken kann auf meinen Bildschirm, dass der nächste Anrufer Kai heißt. Und Kai ist 55 Jahre alt. Hallo, Kai. Oh, hallo, Domian, ich bin 35. 35, Entschuldigung. Dann ja, kein Thema. Habe ich das falsch verstanden. Um was geht's bei dir, Kai? Ja, bei mir geht's um ein anderes Thema, und zwar, ich bin extrem kitzelig. Extrem kitzelig? Ja. Was heißt das konkret? Das heißt, dass, wenn ich jetzt mal eine Beziehung haben sollte, dass mich meine Freundin dann nicht lange großartig anfassen kann. Du sagst, wenn ich mal eine Beziehung haben sollte, hattest ja, du noch keine? Ich bin aber seit Jahren Single jetzt. Wegen dieser Angelegenheit? Ja, nicht nur. Also ich bin auch ziemlich moppelig und ich schäme mich teilweise auch deswegen. Und ja. Aber eigentlich zum größten Teil, weil ich Berührungsängste habe, dass ich halt, wenn ich berührt werde, dass ich dann doch aggressiv darauf dann reagiere. Achso, du fängst nicht an zu lachen, sondern du wirst aggressiv aufgrund der des Kitzeligseins. Erst fange ich schon an zu lachen. Mhm. Ne? Bloß wenn es dann über eine Minute, anderthalb Minuten geht, dann ist es vorbei und dann schlägt das bei mir relativ schnell in Aggressivität um. Was bedeutet das dann? Wie bist du dann? Was sagst du? Was tust du? Also ich sag nur aggressiv, hör auf damit. Und wenn das dann, wenn die Person dann nicht aufhört, dann schubse ich sie auch weg. Und wenn sie dann trotzdem noch weitermacht, dann kann es auch mal sein, dass ich handgreiflich werde. Oh, ist das schon passiert? Es ist schon mal passiert, es ist aber schon Jahrzehnte her. Ja. Da war ich noch ein kleines Kind. Ja. Da ist das mal passiert bei einem alten, guten Freund von mir. Aha. Nochmal, damit ich mir das richtig vorstellen kann. Du hast eine Partnerin, die einfach nur den Arm um dich legt und deine Schultern streichelt zum Beispiel. Ist das schon kitzelig sein? Das wird, das ist schon teilweise zu viel, ja. Was erträgst du denn? Bis wohin geht's denn? Ja, das ist unterschiedlich, sag ich mal. Manchmal komme ich damit recht gut klar und manchmal, da reicht es schon, wenn sie mich nur ganz kurz berührt. Also dich nur leicht an der Wange streichelt? Ja, das reicht teilweise schon. Passt denn dann das Wort kitzelig überhaupt? Ist das so, wie wir uns das also normalerweise vorstellen, dass man irgendwie kitzelig ist unter den Armen oder an Füßen oder so? Und ist das sowas, wie, auch wenn man dich an der Wange streicheln würde? Nee, ich glaube, das ist doch was anderes. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn du beim Friseur bist? Wirst du auch angefasst? Auf dem Kopf geht's, bloß wenn dann der Nacken ausrasiert wird, dann muss ich schon ein paar Mal sagen, so jetzt, es reicht erstmal, ne? Ich muss mich erstmal wieder fangen, dass er dann wieder weitermachen kann, nach ein paar Minuten. Du hattest ja schon eine Freundin. Ja. Wie lange warst du mit dieser Freundin zusammen? 2,5 Jahre. Immerhin, 2,5 Jahre. Wie habt ihr das denn da geregelt? Ja, wir haben uns nicht großartig angefasst, nicht großartig umarmt. Also es ging so einigermaßen. Wie war das denn, oder wie ist das denn beim Sex? Beim Sex ist das, ja, in gewissem Maße geht's. Und auch untenrum. Und wenn ich dann allerdings fertig bin, dann muss sie allerdings auch sofort aufhören. Mhm. Sonst ist das auch wieder unangenehm für mich. Natürlich, weil man ist ja dann wirklich Haut an Haut und auf großen Hautflächen miteinander in Berührung, und das ist genau das, was du dann nicht magst. Genau. Du hast gerade so gesagt, so fast schon so du hast gesagt, ich habe Berührungsängste. Das kann man ja im übertragenen Sinne auch verstehen. Wie kommt es, dass du nicht magst, dass dich jemand anfasst? Egal, ob das jetzt ein kitzeliges Gefühl ist oder was auch immer. Wie kommt das? Ich habe keine Ahnung. Hat dich mal früher jemand angefasst, obwohl du es gar nicht wolltest? Ja, mein damals bester Freund. Was hat denn der gemacht? Der hat mich einfach immer nur gekitzelt. Und ich habe immer gesagt, hör auf damit. Ja, gut. Und irgendwann habe ich da mal zugelangt. Wie alt warst du da? Lass mich lügen, 7 oder 8. Gehen wir noch weiter zurück. Hat dich vielleicht mal ein Erwachsener angefasst in einer Art und Weise, die du ganz schlimm fandest? Nein. Bist du sicher? Da bin ich hundertprozentig sicher. Mhm. Als das mit dem Freund passiert ist, was du gerade erzählt hast, warst du da auch schon ein bisschen fülliger, so wie heute? Nee, da war ich eigentlich noch rank und schlank. Mhm. Das fing knapp ein Jahr später an, dass ich da dann fülliger wurde. Ist das so eine Sache, die dich in deinem Leben schon sehr behindert? Es geht. Ich habe halt im Moment keine Freundin, also deswegen geht es. Sagen wir so, wie du mir das gerade schilderst, finde ich das schon gravierend. Also wenn man dich nicht mal so umarmen kann oder dir mal die Hand streichelt oder was auch immer, was man macht, und wenn das gleich so eine Reaktion auslöst, finde ich das schon sehr beeinträchtigend im Alltag. Im Leben generell. Im Leben generell denke ich schon. Ich meine, ich kann auch auf Versammlungen gehen oder auf Kirmes. Mhm. Da kann ich auch ganz normal durch die Menschenmenge gehen. Da ist gar nichts. Und wenn man mich da berührt, ist okay. Mhm. Ne? Aber es ist nicht unangenehm, sag ich mal. Mhm. Aber wenn ich jetzt mit 2-3 Personen in einem Raum bin und man berührt mich nur ganz kurz, da zucke ich schon zusammen. Mhm. Das Übergewicht, was glaubst du, worin da die Ursache zu sehen, zu finden ist? Bei meinem Übergewicht? Mhm. Das Essen ist zu lecker. Mhm. Mhm. Also bei mir kommt es wirklich vom Essen und von den Getränken. Wie viel wiegst du denn? Ich knapp 140 bei 1,86 Größe. Ah ja. Mhm. Also es ist schon... Also wenn ich du wäre, würde ich, abgesehen davon, dass du von den Funden runter musst, das war ein anderes Thema. Ja. Würde mich das brennend interessieren, was da mit mir los ist. Warum funktioniere ich so? Warum ticke ich so? Warum bin ich kitzelig oder wie immer man das nennen mag, wenn mich jemand anfasst? Das ist nicht nur noch so eine Skurrilität oder so ein Spaß, wie du es mir gerade geschildert hast. Ich finde das schon gravierend. Und ich glaube, das wird seine Ursache irgendwo drin haben. Und das wäre es wert, das mit einem Therapeuten rauszubekommen, um es dann vielleicht loszukriegen, auch dadurch, durch das Gespräch. Mhm. Wäre das für dich eine Option, das zu machen? Ja, ich wollte das vor 1,5-2 Jahren, wollte ich das mal in Angriff nehmen. Ich habe auch mal bei Therapeuten angerufen, bloß sie hatten alle ein Dreivierteljahr Wartezeit. Naja, und dann habe ich das auch aus den Augen verloren. Ja, hättest du dich da angemeldet, könntest du bald anfangen. Ja. Ne, so ist das. Zumal, ja, vielleicht kannst du ja die beiden Problematiken auch zusammenpacken, das Übergewicht und diese Geschichte. Ich würde es dir wirklich dringend raten. Wir werden dir jetzt noch mal ein paar Tipps an die Hand geben, wie du es am besten anstellst oder vielleicht auch welche Therapieform für dich die beste wäre. Das wird dir mein Psychologe jetzt gleich sagen. Ja. Kai, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von uns zurückgerufen, okay? Ja, gerne. Dann wünsche ich alles Gute. Ich dir auch. Alles Liebe, tschüss. Super Sendung, danke. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss, Kai. So, und jetzt machen wir weiter mit der Simone. Simone. Hi, Domian. Du bist 26 Jahre, stimmt das? Ja. Sehr schön. Um was geht's bei dir? Es geht darum, mein Vater ist am 26. gestorben und ja. Am 26.12. Ja, also ja, so nach 12 Uhr, also am 27. morgens. Okay. Mhm. Und ja, ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen kann, ob ich zur Beerdigung gehen kann oder ob es für mich eher schlecht ist, dahin zu gehen. Das liegt daran, da mein Vater mich jahrelang vergewaltigt hat. Und ich weiß nicht, ob es für mich richtig ist, dahin zu gehen. Auf eine Art denke ich, dass ich sehe, dass er dann praktisch runtergelassen wird, dass denn die Angst weg ist oder ob ich denn mehr in mir zusammenfalle, wenn ich hingehe. Wie war denn dein Verhältnis in der letzten Zeit zu deinem Vater? Gar kein Verhältnis. Wie lange hattest du jetzt schon keinen Kontakt mehr? Das ist schon jahrelang, also das ist schon 4-5 Jahre mindestens. Du sagst, er hat dich als Kind vergewaltigt. Ja. Wie alt warst du da und wie oft ist das passiert? Ich war damals 4 Jahre alt und das ging, mit 16 bin ich dann von zu Hause weggelaufen. Also das ging dann quasi dein ganzes Kinder- und Jugendliche-Leben? Mein fast Kinderleben eigentlich, ja. Hm. Das ist ja ein Missbrauch von ungeheurem Ausmaß. Ja. Und wie oft passierte das? So am Tag ein, zweimal, in der Woche dreimal so. Hm. Am Tag ein bis zweimal? Hm. Aber nicht jeden Tag, all die Jahre. All die Jahre. Am Tag ein bis zweimal? Hm. Das war schon grauenvoll. Also ich mache jetzt auch eine Therapie deswegen, um das verarbeiten zu können. Ich muss nach der Rolle deiner Mutter fragen. Hat sie nichts gemerkt? Ich weiß es nicht, ob sie was gemerkt hat. Wie viele Kinder waren in der Familie? 10 Kinder. 10 Kinder? Hat er das mit den anderen Kindern oder den anderen Mädchen auch gemacht, wenn es Mädchen gab? Mit einem Mädchen, aber sie, weiß nicht, also sie hat es, denke ich, ganz anders verarbeitet wie ich, nach Jahren. Aber du hast mit ihr drüber gesprochen? Nee, sie wollte mit mir nicht drüber reden. Aber du weißt, dass das passiert ist mit ihr? Ja, ja. Woher weißt du das? Ich hatte damals, durfte ich in Akten einsehen, weil das schon damals vor das Gericht ging. Mhm. Und durch wen ist das denn vor Gericht gekommen? Durch meine Schwester. Sie hat eine Anzeige damals gemacht. Ach so. Und dann ging es so alles so nach und nach vor das Gericht und wurde dann nachher anhand von mangelnden Beweisen, wurde es dann nachher auf Eis gelegt. Hast du ihn denn auch angezeigt später? Ich habe mich damals nicht getraut. Ich hatte auch keine jeglichen Bezugspersonen, die mir hätten helfen können, mhm, weil ich keinen vertraut habe. Ich habe mir selber noch nicht mal vertraut, tue ich heute auch noch nicht. Mhm. Ja, also. Hast du denn je mit deiner Mutter mal offen über all das gesprochen? Ich habe es mal versucht. Sie blockt aber. Mhm. Sie blockt das ab. Also. Hast du mit ihr noch Kontakt mit der Mutter? Kaum. Ja. Es ist recht selten, es ist jetzt bloß, wenn jetzt irgendwie was ist jetzt, wegen alles sowas, was jetzt so passiert ist. Sie will ja ab und zu immer noch reden und fragt, wie es mir geht. Und da sage ich auch bloß, wie soll es mir gehen? Also Tag für Tag wird schlimmer. Und ja, also am Tag 4 Beruhigungstabletten sind noch wenig. Ja, ja, verstehe. Die vielen anderen Geschwister, hast du mit denen Kontakt? Mit einer habe ich noch Kontakt. Ja. Mhm. Jetzt ist der Vater, den man ja gar nicht Vater nennen mag, sondern Erzeuger, würde ich mal sagen, nach dem, was er dir angetan hat, gestorben. An was ist er gestorben? Wie bitte? An was ist der Vater gestorben? An Krebs. An Krebs. Ich habe deine Frage jetzt gerade so verstanden. Soll ich dorthin gehen, damit es mir besser geht? Oder könnte es sein, dass das wieder alles... Also du gehst auf keinen Fall dorthin, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Das habe ich schon so verstanden. Ja, also ich will praktisch... ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Also das lässt mich im Moment wirklich gar keine Ruhe. Gehe ich hin, um wirklich zu sehen, ist er unter der Erde, kann er mir nicht mehr wehtun? Um innerlich zur Ruhe zu kommen. Aber die Angst ist auch da, dass die Angst das noch ist alles da, dass ich komplett abstürze danach. Ja. Ist natürlich sehr schwierig, das für einen Außenstehenden zu beurteilen. Du bist bei einer Therapeutin, sagst du, in deiner Therapie? Hast du denn mit deiner Therapeutin darüber gesprochen? Also, ich habe ja morgen mit meiner Therapeutin nochmal. Ich habe nicht verstanden, was hast du? Im Morgen habe ich mit der Therapeutin eine Therapie, also... Das heißt, du hast mit ihr über diese Frage noch gar nicht gesprochen? Ich habe schon mit ihr drüber gesprochen, aber sie weiß noch nicht so den ganzen Zusammenhang. Also, sie meint, ich darf meinen Körper praktisch jetzt nicht weiter belasten, so wie es schon ist. Aber sie weiß alles aus deiner Vergangenheit? Ja, ja. Sie weiß um diesen Missbrauch und all das, was geschehen ist. Und sie meint jetzt, du solltest deinen Körper nicht weiter belasten. Ja, weil ich schon so viel Tabletten nehmen muss. Sie will nicht, dass es noch mehr Tabletten werden. Wegen sowas, wenn ich nicht weiß, wie du weitermachen kann. Ja, und vor allen Dingen, weil sie wahrscheinlich auch nicht einschätzen kann, wie du darauf reagierst, wenn du das siehst. Finde ich ein ernstzunehmendes Argument und nehme ich es auch sehr ernst. Es ist eine Therapeutin, die dich gut kennt und dich auch einschätzen kann. Wenn eher dieser Rat von ihr so kommt, solltest du den vielleicht auch beherzigen. Andererseits kann ich das auch gut verstehen, was du gerade gesagt hast. Mhm. So dieses Gefühl zu haben, nun ist er endgültig weg. Nun ist er in die Erde gesunken und die Erde liegt drauf und er kann mir nichts mehr tun. Ja, das ist es ja. Das ist es, ja. Verreißt mich im Moment wirklich so, dass ich nicht mehr schlafe oder schlecht schlafe. Dass da so. Wann ist die Beerdigung? Nächste Woche. Ja. Es dauert aber lange, ne, bis die Beerdigung ist. Also wurde verbrannt. Ach so. Ja, dann ist es ja doch noch eher abstrakt, wenn die Urne in die Erde kommt. Ist ja noch was anderes, als wenn du den Sarg da siehst, wo du dir vorstellst, der liegt da jetzt drin. Hm. Vielleicht würde die Urne dir gar nicht so eine große, ich sag mal, so eine große Genugtuung geben. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie mein Körper oder mein Geist eigentlich mehr oder weniger drauf reagiert. Ich würde da kein Risiko eingehen. Wenn deine Psychologin zu dir sagt, eher nicht, dann würde ich es nicht machen. Oder geh zusammen mit ihr dahin, dass du jemanden Festes an deiner Seite hast, wenn die das macht. Ich weiß nicht, ob die sowas macht. Das weiß ich nicht, ob sie das macht. Das weiß ich selber gar nicht. Wenn das, müsste ich schon mal nachfragen. Dann frag sie, wenn das vielleicht auch ein Teil der Therapie ist, dir diese Realität zu zeigen und sie dich dabei unterstützt, könnte man das sicher machen. Wenn du aber doch große Bedenken hast, dass du da zusammenkrachst oder dass vielleicht nochmal was ganz Neues in dir aufgerissen wird, dann lass es lieber sein. Er ist tot, er ist weg. Er wird dir nie wieder was tun. Aber besprich es morgen nochmal ausführlich mit deiner Therapeutin. Da ist jetzt guter Rat wirklich, da muss man vorsichtig sein. Wie lange bist du bei deiner Therapeutin schon in Behandlung? Also noch nicht lange. Ich hatte davor noch so eine Therapie, die hat mir aber gar nichts gebracht. Die hat das alles noch schlimmer gemacht, weil ich mit den Therapeuten selber nicht klarkam. Mhm. Und ja, es ist erst seit kurzem, dass es da, denn ich war erst mal so in so einer Gesprächstherapie. Innerliche Stärke. Ja, wie lange bist du jetzt mit dieser Frau in Kontakt? Zwei, dreimal war ich da. Ach so. Mhm. Aber ich vertraue sie, also. Gut. Simone, sprich es nochmal ausführlich mit ihr morgen an und besprich es ausführlich. Ich tendiere eher dazu, wie du mir das alles jetzt schilderst, dass du nicht alleine, auf jeden Fall nicht alleine hingehen solltest. Mhm. Wenn der Wunsch so stark ist, frag sie ganz einfach, ob sie mitkommt. Dann ist das halt eure Therapiestunde mal am Grab. Warum nicht? Ja? Wenn du gerne noch die Meinung von meinem Psychologen hören möchtest, können wir das auch gerne machen. Ja, ich vertraue meine Psychologin okay. schon. Würde ich auch sagen, die ist mehr im Thema drin. Sprich mit ihr morgen das alles durch. Gut. Liebe Simone, dann wünsche ich dir, dass du eine richtige Entscheidung fällst und dass die Therapie auch anschlägt dieses Mal und dass es dir dann hoffentlich bald etwas besser gehen wird. Na, ich hoffe es auch. So langsam wird Zeit. Von Herzen alles Gute und auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 1.48 Uhr haben wir. Und jetzt haben wir hier die Mira. Und die Mira ist 35. Guten Morgen. Guten Morgen. Mira, das stimmt, ja? Das stimmt. Guten Morgen. Sehr gut. Und was geht's denn bei dir, Mira? Zwischen meinem Freund und mir ist nach einem Jahr circa Schluss. Und ich leide sehr darunter. Also ist schon Schluss? Habt ihr Schluss gemacht? Oder meinst du, es geht kaputt? Nein. Wir sind zuletzt gemeinsam in den USA gewesen, seine Eltern zu überraschen über die Feiertage. Ja. Und schon den Hinflug dahin gab es Stress. Wir waren beide nervös. Es war wahrscheinlich zu überstürzt, zu verfrüht, dieser gemeinsame Urlaub. Und obwohl ich kürzlich auch in dem Freundeskreis mitgekriegt habe, wenn man gemeinsam in Urlaub geht, dass es dann im Urlaub Schluss ist. Ich wollte so sehr, er wollte so sehr, wir sind gemeinsam in den Urlaub gewesen, seine Eltern zu überraschen und währenddessen ist es in die Brüche gegangen und er hat mir mehrfach gesagt, dass es jetzt Schluss wäre und wobei wir sind beide Hitzköpfe und sind stur und sagen manchmal Sachen, die wir gar nicht so meinen. Also er hat in den USA zu dir gesagt, jetzt ist Schluss. Genau. Während der Reise. Das ist natürlich nicht schön, mitten in der Urlaubsreise sowas zu hören bekommen. Warum? Wie hat er es begründet? Der Grund, wieso er mich verfrüht zu seinen Eltern mitbringen wollte, war, er sollte diesem Jahr im Oktober, Anfang Oktober nach in Afghanistan gehen. Mhm. Er ist hier US-Militärangehöriger und Bombenexperte und er wollte sicher geht, dass, falls wir zusammen sind, er wollte mich und meine beiden Töchter aus der Vorehe mit nach Amerika nehmen. Mhm. Er wollte uns nicht hier drüben lassen. Mhm. Und um das abzuklären, wollte er quasi, er legt sehr großen Wert, was seine Familie über seine Partnerin denkt und vor allen Dingen seine Mutter. Er ist das Nesthäkchen, okay, also und der einzige Sohn. Was war seine Begründung? Weswegen will er Schluss machen? Ich habe mich dort nicht so benommen, wie ich eigentlich bin. Ich habe ihn vor seiner Familie ein paar Mal Szenen gemacht. Und seine Mutter war sehr enttäuscht. Und schockiert. Schockiert. Wir haben unsere ganzen Warum hast du denn, lass mich gleich mal unterbrechen, wieso hast du denn da Szenen vor seiner Familie gemacht? Macht man doch nicht. Ich bin eigentlich ein recht umgänglicher Mensch und bin aber jemand, der vieles nicht runterschlucken kann. Um was ging es denn da? War es denn sowas Schlimmes? Es ging um eine Affäre von ihm, von der Vergangenheit. Das ist eine Schwester, jüngere Schwester von einem Kumpelfreund von ihm, sehr guten Freund aus New York. Und er hatte trotz unserer Beziehung immer noch durch den Chat Kontakt zu ihr, auch telefonisch. Wir haben auch Bilder ausgetauscht. Mhm. Und ich habe das durch Zufall, ich habe etwas getan, was kann ich verstehen, dass man dann sauer ist, aber man macht es natürlich nicht vor den Schwiegereltern und schon gar nicht in der Urlaubssituation, sondern knüpft sich den Knaben unter vier Augen vor und sagt, was ist hier los? Das war genau das, was keiner verstehen konnte, inklusive ich. Ich mache das normalerweise nie und habe ihn sogar gebeten, bevor wir die Reise gemeinsam angefangen haben, bitte mich nicht vor seiner Familie, egal von fertig zu machen. Ich habe das jetzt so in Anführungszeichen. Ich habe ihn mehrfach gebeten, dass ich dort wahrscheinlich übersensibel reagieren werde. Ja. Ich war schon sehr nervös und habe ihn gebeten, falls er mit mir unzufrieden ist, egal in welcher Hinsicht, dass er mich bitte zur Seite nehmen soll oder pieksen soll oder anschauen soll oder später mit mir darüber reden soll. Okay, aber du hast ihn ja vor seiner Familie angefahren. Genau. So, jetzt, damit ich das richtig kapiere, ist jetzt definitiv Schluss zwischen euch beiden? Also er hat zu mir gesagt, als er mich nach Mannheim gefahren hat, er braucht mindestens 3 Monate Break. Also kein Facebook-Chatting, keine Nachrichten, keine E-Mails, keine Anrufe. Und das ist seitdem auch so, es gibt gar keinen Kontakt? Nein. Und du Arme, bist fertig mit den Nerven? Ich bin, oder Domian, Entschuldigung, ich bin eigentlich seit meinem 11. Lebensjahr alleine. Und bis auf meinen Ex-Mann hatte ich keine feste Beziehung seit langem. Mhm. Und er hat mir immer wieder gesagt, ich bin ein typischer Löwe-Frau. Mhm. Und er ist Waage, was eigentlich ein idealer Partner für mich ist. Ich gehe zwar nicht nach den Horoskopen, aber wir haben sehr gut zusammengepasst. Bis auf 2 Kleinigkeiten, die mit der Zeit ein großes Problem zwischen uns waren. Aber die 2 Kleinigkeiten, sagt sie im Stichwort? Ja, es geht darum, ich habe absolut kein Zeitgefühl. Er mochte das gar nicht. Du hast kein Zeitgefühl. Das heißt, du kommst zu spät. Genau. Ich bin eigentlich grundsätzlich immer spät dran gewesen. Mhm. Beziehungsweise er musste immer auf mich warten. Okay, das ist ein. Das eine ist, du hast kein Zeitgefühl. Und das zweite? Entschuldigung, ich bin im Moment so schon aufgeregt. Er hat immer wieder gesagt, ich muss mich endlich dran gewöhnen, in einer Beziehung zu leben. Weil er hat gesagt, du hast anscheinend so lange alleine gelebt und du musst endlich anfangen, mir zu vertrauen, A und B, auch mal das letzte Wort, dass ich mal das letzte Wort habe oder dass du nicht immer in allem das letzte Wort hast oder entscheidest. Du bist ihm auf die Nerven gegangen. Ja. Das hat er in letzter Zeit öfters gesagt, dass ich ihn so sehr beanspruche. Und du zu sehr geklammert hast. Ja, weil ich, also die ersten 6 Monate waren Himmel auf Erde, hat er gesagt. Ich wäre unterstützend, ich wäre lustig, er würde sogar mit mir einfach zu chillen, zu langweilen, würde er vermissen. Ich habe es jetzt verstanden, Mira. Ich habe es verstanden. Ich habe das völlig verstanden. Du bist zu beanspruchend. Genau. Das ist freundlich gesagt und unfreundlich gesagt, du klammerst zu sehr und wie es Quinn schon sagte, du überstülpst ihn vielleicht zu sehr mit deinen Ansichten, mit all dem, was du willst, mit deinem Reden und so weiter. Genau. Und das hat und vor allen Dingen, ich bin zwar sehr redselig, gesellig, aber er hat gesagt, ich bräuchte einen passiven Mann. Ich wäre zu, nicht physisch aggressiv, aber obwohl ich sehr tolerant bin und open-minded, ich wäre trotzkopfig und stur. So, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich recht habe, das stimmt schon, kann ich ihm vielen nicht nachgeben. Ja, so, stopp. Jetzt hat er dir ja richtig was vor den Kopf gehauen. Und genau. In vielen Sachen wird er recht haben. Das siehst du ja selbstkritisch, dass du dich da in den USA zum Beispiel nicht gut verhalten hast. Genau. Und jetzt hat er dir erstmal die Tür vor die Nase zugeknallt und hat gesagt, das bin ich gar nicht gewohnt. Ja. Ich bin normalerweise immer diejenige gewesen, die es eigentlich gar nicht so weit zugelassen hat. Ich hatte eine sehr schlimme Ehe. Ja. Stopp mal jetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir das Beste daraus machen. Es hilft nicht jammern. Okay, Entschuldigung. Nein, das ist schon okay, du kannst das ja hier jetzt, kannst du ja traurig sein, das ist ja völlig normal. Aber ich meine jetzt so für deine Haltung und die für die Zukunft. Der hat ja, wie ich das verstanden habe, der hat ja nicht rigoros zu dir gesagt, Mira, ich will nie wieder mit dir was zu tun haben, tschüss. Das hat er nicht gesagt. Stimmt, ne? Stimmt, er hat gesagt, er muss zu sich finden. So, drei Monate hat er gesagt. Mindestens, hat er gesagt. 3 Monate kein Kontakt, kein Facebook, kein Chatten, kein Telefonieren, keine SMS. Ich höre daraus, dass da eine kleine Chance für eure Beziehung noch in der Luft liegt. Und diese kleine Chance hast du nur, wenn du dich ganz eisern an diese Vorgabe hältst. Wenn du auch nur ansatzweise jetzt anfängst, den zu bedrängen mit irgendwelchen Briefen, Mails oder weiß ich was, hast du absolut verloren. Mach. Das mache ich nicht, Domian. Das ist gut. Ich habe absolut keinen Kontakt zu ihm versucht. Ich habe weder Anruf noch Token bei Facebook, gar nicht. Jetzt nutze diese Zeit, jetzt nutze diese 3 Monate oder jetzt nutze, hoffen wir mal, dass er sich nach 3 oder 4 Monaten meldet. Das hoffen wir mal. Aber wir müssen auch einkalkulieren, dass er sich nicht meldet. Das ist jetzt absolutes Wabonspiel. Das ist jetzt, kann alles passieren. Nutze diese Zeit und geh mal in dich und lass mal alles immer und immer wieder Revue passieren, wo er recht hat, in welchen Argumenten er recht hat. Und versuche dich zu korrigieren. So dass du, wenn er sich bei dir meldet, dass der das Gefühl hat, die hat sich wirklich verändert und die hat was daraus gelernt. Und wir können nochmal neu anfangen starten. Keine Vorwürfe, kein Jammern. Nein. Also ihm gegenüber, wenn er sich wieder meldet. Das ist die einzige Chance, die du hast. Ja. Such dir einen guten Freund. Such dir von mir aus einen Psychologen oder so, wo du nochmal alles durchkaust. Aber verhalte dich ihm gegenüber jetzt ganz standhaft und klar. Okay. Domian, das Problem ist allerdings... ich weiß nicht, ob er es ehrlich gemeint hat, erstens mit den 3 Monaten, dass, ob er wirklich das nur gesagt hat, das kann sein, dass das auch nur ein Spruch war. Kann alles sein. Weil plötzlich haben alle seine Familienangehörigen, die ganzen, die mich vorher im Facebook als Freundin hatten, die mit mir jeden Tag gesprochen haben, seine Schwester, außer der Neffe von ihm und der Vater und ein Großonkel haben noch den Kontakt zu mir. Mhm. Ich habe nicht die angeschrieben, beziehungsweise ich habe mich lediglich mit einem Satz bedankt und gleichzeitig entschuldigt bei seinem Vater. Und bei seiner Schwester habe ich mich versucht auch zu entschuldigen. Sie hat allerdings ihren Status reingeschrieben. Okay. Du hast dich entschuldigt und mehr würde ich jetzt auch da nicht machen. Ich sag nochmal jetzt abschließend, weil die Sendung gleich vorbei ist, dass du, okay. Das kann natürlich wirklich sein, dass das auch ein Spruch war, um dich einfach loszukriegen. Ja. Das kann ich jetzt nicht so richtig einschätzen. Das kann natürlich sein. Aber ihr hattet auch eine tolle Zeit, sagst du. Und das hat er auch so empfunden. Vielleicht kann man darauf hoffen, darauf aufbauen. Jetzt muss ich Schluss machen, Mira, weil die Sendung vorbei ist. Ich wünsche dir okay. alles Gute und drücke dir die Daumen. Alles Liebe. Tschüss, Mira. Danke. So, meine Lieben, in der Technik Alina Marquis, die nichts für diesen GAU kann, sondern die hat sich sehr bemüht gerade. Und morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe, dann klappt es auch wieder gut. Bis dahin, tschüss.